Die Kunstmusik des 20. Jahrhunderts zeichnet sich, wie die Arbeitswelt insgesamt, durch eine Tendenz zum Expertentum aus. Interpreten und Ensembles spezialisieren sich auf einzelne Stile oder Epochen, sei es alte oder neue Musik. Komponisten sind darum bemüht, ästhetisch erkennbar zu bleiben und wechseln selten das Idiom oder den Zweck ihrer Musik. Die Musikwissenschaft besteht heute aus unterschiedlichsten Teildisziplinen. Stellvertretend seien hier Musiksoziologie, Musikethnologie oder Musikpsychologie genannt. Neben den klassischen musikalischen Berufen sind viele neu entstanden, wie Toningenieur, Konzertdramaturg oder elementare Musikpädagogin. Die zunehmende Spezialisierung geht einher mit immer stärker differenzierten Kompetenzen. Die wiederum führen zu immer neuen Fachbereichen und Ausbildungsgängen. War es zum Beispiel bisher eine Frage persönlicher Fähigkeit und Erfahrung, wo und wie Komposition unterrichtet wurde, so formiert sich derzeit an Hochschulen ein Fach Kompositionspädagogik, das das Unterrichten von Komposition lehrt. Es dürfte über kurz oder lang zu einem neuen Berufsbild führen und wird damit sicher nicht das letzte sein. In Anbetracht dieser Entwicklung ist es erstaunlich, dass man bei der Professionalisierung einen wichtigen Akteur im Musikleben weitgehend übersehen hat, den Hörer. Dabei ist das Hören schon aufgrund des technischen Fortschritts einer Spezialisierung unterworfen. War bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts das Hören von Musik noch eng mit deren Machen verbunden, so hat die Erfindung von Tonaufzeichnung und Übertragung diese Notwendigkeit beseitigt. Gehört werden kann Musik heute immer, überall und unabhängig von anderen musikalischen Fähigkeiten. Nun stellt sich die Frage, beschränkt sich die Kompetenz des Hörers von Kunstmusik heute darauf, eine Wiedergabetaste zu drücken? Die Frage nach einer eigenen Hörkompetenz wurde immer wieder gestellt und sie hat auch Eingang in die Musikerausbildung gefunden. In den Genuss des Faches Gehörbildung kommen aber in der Regel nur ausübende Musiker, nicht Rezipienten. Auch Kompetenzmodelle wie das des Expertenhörers von Theodor W. Adorno beschreiben eher die Fähigkeiten von Profimusikern, nicht die des gemeinen Musikhörers. Hinzu kommt, dass solche Modelle stark normativ geprägt sind. Die geforderten Kompetenzen leiten sich aus den zu hörenden Werken ab. Diesen gilt es gerecht zu werden. Ein eigenes Recht des Hörers am Werk ist hingegen kaum vorgesehen. Lassen wir juristische Fragen des Urheberrechts hier einmal außen vor. Fragen wir vielmehr nach einem ästhetischen Anrecht. Was heißt es, hören zu können? Die Frage ist doppeldeutig. Hören zu können kann einerseits die Kompetenz eines Expertenhörers meinen, einem Werk gerecht zu werden, es kann aber auch die Freiheit im Umgang mit diesem Werk meinen. Ich kann es auf diese Weise hören, aber auch auf jene. Hierzu ein kleines Gedankenspiel. Als Hörer bekommt man musikalische Werke immer als Ganzes präsentiert. Ob im Konzert, im Rundfunk oder auf Tonträger, stets sind die Musikstücke nur als Ganzes verfügbar. Wenn ein volles Orchester vor einem halb besetzten Saal spielt, ist das ein vollgültiges ästhetisches Ereignis. Dass hingegen ein dezimiertes Orchester vor einem vollen Saal spielt, ist schwer vorstellbar. Die Probe eines, etwa wegen Krankheit, nicht komplett besetzten Orchesters oder Ensembles würde dagegen kaum jemand absagen. In Proben ist es außerdem üblich, das Klangbild eines Werkes in unterschiedlichster Weise auseinanderzunehmen, nur Abschnitte spielen zu lassen oder einzelne Instrumentengruppen oder Klänge zu halten, um die Balance auszuhören. Was hinter den Kulissen gängige Praxis im Umgang mit Musikstücken ist, das bleibt den gemeinen Hörern vorenthalten. Dabei ist keineswegs ausgemacht, dass die Perspektiven, die sich dabei ergeben, nicht auch ästhetisch relevant sein könnten. Es scheint jedoch ein Privileg der anderen, der Experten, sich die Werke auf diese Weise anzueignen. Es ist eine Eigenart des Hörens, dass es selbst nicht hörbar ist. Wir können anderen nicht beim Hören zuhören, sondern bestenfalls zusehen. Doch selbst dann bleibt es einem kritischen Diskurs als individuelles Hörerlebnis, als Akt subjektiver Wahrnehmung nur schwer zugänglich. Ist also der einzig gangbare Weg, Hörkompetenzen aus den Werken herauszuformulieren? Wir können individuelle Hörerlebnisse möglicherweise nicht objektivieren, aber wir können sie mit einem Gegenüber teilen. Hör dir das mal an. Achte auf diese Stelle, diesen Einsatz, diese Klangfarbe. Ein solcher Dialog macht individuelle Aneignungen eines Musikstückes verhandelbar. In einem öffentlichen Konzert wäre er zwischen einzelnen Hörern aber kaum möglich und würde die Darbietung stören. Eine gewisse Institutionalisierung hat dieser Dialog jedoch darin gefunden, dass einzelne Experten uns ihr Hören mitteilen, in einer Konzerteinführung etwa, einem Programmhefttext oder einer Radiosendung wie dieser. Eine andere Form, ein individuelles Hören zugänglich zu machen, beschreibt der Musikphilosoph Peter Sondy. Meine Hypothese lautet, dass die Geschichte des Arrangements, da ein Arrangeur ein Hörer ist, der sein Hören signiert und niederschreibt, in der Tat die Möglichkeit einer Geschichte des Hörens in der Musik freilegt. So Sondy in seinem Buch »Hören – Eine Geschichte unserer Ohren«. Die Spur des Hörens erkennt er in all den Bearbeitungen, Arrangements und Adaptionen, die Komponisten von vorgefundenen Werken angefertigt haben. Sie signieren diese, so Sondy, in der Bearbeitung mit ihrem eigenen Hören. Eine Bearbeitung fixiert das, was jemand aus einem Werk heraus oder in es hineingehört hat. Da es sich hierbei wiederum um Musikstücke handelt, wird die Spur dieses Hörens selbst hörbar. Hören wir uns also an, wie ein solches Hören klingt. Unter dem Titel Minus Bolero hat der Komponist Johannes Kreidler 2015 eine Adaption von Maurice Ravels bekanntem Orchesterwerk vorgelegt. Da diese für einige Irritation sorgte, hat Kreidler sein Vorhaben in einem Essay näher erläutert. Dort heißt es: Bei diesem Stück habe ich keine einzige Note geschrieben. Und sogar noch weniger. Was ich allein gemacht habe, ist Noten wegnehmen. Ravels Bolero abzüglich der Melodie. Das war ungefähr eine Stunde Arbeit, die Partitur zu nehmen und alle melodischen Elemente auszustreichen. Und doch habe ich an keinem Stück bisher so lange gearbeitet wie an diesem. 5 Jahre. In der Zeit habe ich das Original bestimmt über 1000 Mal angehört. Hörarbeit. Und mir den Kopf darüber zerbrochen, ob man das machen kann. Bemerkenswert ist, dass hier an die Stelle der kompositorischen Arbeit die des Hörens tritt. Sich Ravels Orchesterstück anzuhören, bedeutet für gewöhnlich, es in seiner Gesamtheit zu hören. Anders als beim Betrachten eines Bildes können wir in einem Klangbild nicht Teile entfernen, indem wir sie mit der Hand verdecken. Kreidlers Hörarbeit dürfte also im Wesentlichen darin bestanden haben, einen Teil des Klangbildes, die Melodie, wegzudenken, sie zu überhören und dann zu prüfen, ob das, was nun zum Vorschein kommt, hörenswert ist. Ein Grund, den Minus Bolero letztlich zu realisieren, war laut Keitler denn auch, dass er die Begleitung des Bolero für sehr lohnenswert zu hören befand. Wie wir bereits gesehen haben, ließe sich das, was Kreidler in aufwendiger Hörarbeit an einer regulären Aufnahme des Bolero geleistet hat, in einer Orchesterprobe mühelos herstellen. Jetzt bitte einmal nur die Begleitstimmen. Eine einfache Ansage des Dirigenten würde reichen, die Melodie zum Verschwinden zu bringen. Jetzt bitte nur die Melodiestimmen. Jetzt bitte nur das Schlagwerk. Jetzt bitte nur Streicherpizzicati und Harfe. Jetzt bitte... In einer Probensituation wären auf Zuruf unterschiedlichste Hörperspektiven auf die Komposition möglich, für die der Hörer einen erheblichen imaginativen Aufwand betreiben müsste. So gesehen produziert die Probenarbeit permanent Ad-hoc-Bearbeitungen einer Partitur, die den Fokus auf wechselnde Details eines eigentlich Ganzen richten. Der Minus Bolero ist als Bearbeitung radikal nicht deshalb, weil er mit dem Original besonders rabiat verfahren würde, im Gegenteil. Radikal ist Kreidlers Adaption, weil sie die experimentelle Hörsituation einer Probe mit Hilfe einer Partitur in den Aufführungskontext versetzt. Kreidler nutzt dabei sein Privileg als Komponist, den Kompositionsauftrag, um sich als Hörer Gehör zu verschaffen. Er macht den Hörern im Konzertsaal eine Perspektive zugänglich, die normalerweise anderen, den Machern, vorbehalten bleibt. Damit eröffnet der Minus Bolero die Möglichkeit eines spekulativen Hörens, das für den gemeinen Hörer so nicht vorgesehen ist. Und er wirft die Frage nach weiteren Perspektiven auf das Stück von Ravel auf. Wie würde der Bolero ohne Begleitung klingen? Ohne Bässe? Ohne Pizzicati? Ohne Blechbläser, ohne die Tonhöhe des Fis. Damit würde sich in Bezug auf den Gesamtklang manche dieser Varianten als ästhetisch relevanter erweisen als andere, so man sie denn hören könnte. Womit wir wieder bei unserer Eingangsfrage wären, was es bedeutet, hören zu können. In den Augen Kreidlers gibt es für seine Version des Bolero eine historische Voraussetzung. Er schreibt: Erst nachdem nun im Musikdiskurs einige Jahre lang der neue Konzeptualismus behandelt wurde, konnte so ein Stück überhaupt verstanden werden. Das indes scheint fraglich, denn wie wir gesehen haben, impliziert der Minus Bolero schlicht einen spekulativen Begriff von musikalischem Hören, dem eine experimentelle Konzertdramaturgie zu entsprechen hätte. Zumal in einem Konzertbetrieb, der in hohem Maße mit mehr oder weniger bekannten Stücken operiert. Für eine solche Dramaturgie wiederum könnte Kreidlers Partitur in der Tat ein Präzedenzfall sein. Wir sprachen von Privilegien, wem welche Hörperspektiven zugänglich sind und wem nicht. Peter Sondy betrachtet diese Frage in einem größeren Zusammenhang und spricht von Hörregimen, die historisch wachsen und bestimmte Rezeptionsweisen gleichsam institutionalisieren. Mit Blick auf die Anfänge der neuen Musik schreibt er: Angesichts dieses totalen oder strukturellen Hörregimes lässt sich nachvollziehen, dass untragbar wird, was Adorno die Willkür des Bearbeiters nannte. Man versteht, dass für Schönberg wie für Adorno ein Busoni wie der Vertreter einer anderen Epoche des Hörens erscheinen muss, eine Art Ancien Regime, unter welchem es noch möglich war, zugleich das Hören dem Werk und das Werk dem Hören anzupassen, unter welchem sich das Werk und sein Hören noch in gegenseitigen Verhandlungen oder Arrangements bildeten. Aus dieser Perspektive muss eine Bearbeitung wie Kreidlers Minus Bolero obsolet erscheinen, und sie ist auch für den Komponisten nur mit erheblichem argumentativem Aufwand zu rechtfertigen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass eine ganz ähnliche Bearbeitungspraxis, wenn auch in anderer Form, hinter den Kulissen fortlebt. Wird sie dort möglicherweise weiter gepflegt, weil sie für die individuelle Aneignung von Musik unverzichtbar ist? Welche Folgen hat es dann, dass man sie der hörenden Öffentlichkeit entzieht? Sondy betont, dass es nicht darum geht, ein altes Hörregime einfach zu restaurieren. Es geht vielmehr darum, wie das moderne Regime des Musikhörens nicht nur seine eigenen Widersprüche nach sich zieht, sondern sich auch mit anderen Wandlungen, denjenigen von Musikträgern, konfrontiert sieht, die es augenscheinlich destabilisieren und seine Vervollkommnung verhindern. Für Sondy ergibt sich daraus die Frage: Was wäre heute, im Zeitalter der Digitalaufnahme und des Samplings, eine Hörerverantwortung, die, statt ein musikalisches Werk bloß als hörbare Gegebenheit hinzunehmen, es auf sich nähme, für dessen Machart zu bürgen? In welchem Sinne könnte man, angesichts einer wachsenden Instrumentierung des Hörens, durch das Radio, das Tonband, den Rohling und den Sampler sagen, dass die Zuhörer die Musik machen? So wie Marcel Duchamp sagte, die Betrachter erschaffen die Gemälde. Vor gut 10 Jahren erschien bei der Deutschen Grammophongesellschaft eine Folge von CDs unter dem Titel Recomposed. Das Konzept sah vor, dass klassische Werke von führenden Künstlern der Clubmusikszene neu interpretiert werden. Die ersten 3 CDs der Reihe basierten vollständig auf der digitalen Bearbeitung von Aufnahmen aus dem Archiv des Labels. Carl Craig und Moritz von Oswald wählten für ihren Beitrag mehrere Karajan-Einspielungen von Werken Maurice Ravels, unter anderem den Bolero. Die Arbeit von Craig und Oswald bestand zunächst darin, das vorhandene Archivmaterial durchzuhören, also Hörarbeit zu leisten. Der Begriff Durchhören ist hier insofern doppeldeutig, als er sowohl die Sichtung des Materials meinen kann, als auch seine analytische Durchdringung. Bemerkenswert ist, dass die beiden Bearbeiter die Melodie als zu offenkundig fallen ließen, um sich auf die rhythmischen Patterns des Bolero zu konzentrieren, der für Oswald in der klassischen Literatur als das erste Stück mit einem rhythmischen Loop firmiert. Es ist ein ähnliches Interesse, das auch dem Minus-Bolero von Johannes Kreidler zugrunde liegt. Hierzu Kreidler. In Ravels Vorlage erklingt am Anfang jeder Periode 2 Takte lang nur die Begleitung, ehe die Melodie einsetzt. Diese 2 Takte begannen mich am meisten zu interessieren. Die deuteten mir an, dass unter der Melodie noch ein zweites Stück, ein Stück Minimal Music, verborgen liegt. Diese Trouvaille wollte ich hören. Die Hörarbeit am Bolero führt bei Craig Oswald und Kreidler zu einer ähnlichen Wahrnehmung. Sie machen diese aber auf unterschiedliche Weise hörbar. Kreidler wahrt den linearen Verlauf und tilgt durchgehend eine Ebene des Tonsatzes. Craig und Oswald stellen Elemente des Originals neu zusammen. Die kurzen Loops, mit denen sie arbeiten, könnten genau jene 2 Takte Übergang sein, auf die Kreidler aufmerksam macht. Auch die Medien der Bearbeitung unterscheiden sich. Kreidler benutzt eine Partitur und ein Orchester. Craig und Oswald hingegen Tonbänder und Studiotechnik. Wäre es nicht einfacher gewesen, auch Kreidler hätte eine Aufnahme bearbeitet? Nein, denn die Tilgung einzelner Stimmen aus einer fertigen Tonaufzeichnung ist technisch praktisch unmöglich. Wie uns der Bolero hier zu Gehör gebracht wird, hat also auch damit zu tun, durch welche Medien die Wahrnehmung des Bearbeiters geprägt ist. Zutage tritt dann mal mehr klangliche Differenzierung, mal mehr strukturelle Redundanz. Eine weitere CD der Reihe Recomposed stammt von Jimmy Tanner. Er entschied sich für Aufnahmen zeitgenössischer Orchesterwerke, die nicht die Bekanntheit des Bolero haben. Das Konzept, eine hinlänglich vertraute Oberfläche zu beseitigen, um Verborgenes darunter hörbar zu machen, würde hier nicht funktionieren. Tenner schneidet in seinem Remix des Originals nicht weg, sondern fügt eigene Elemente hinzu. Was wir zunächst hören, sind Beats, die offenkundig nicht dem Klangbild von Repond von Pierre Boulez entstammen. Sie verändern sich ständig bei gleichem Puls. Diese Beats legen sich über die frei fließende arabeske Musik von Boulez und scheinen sie in ein tanzbares Korsett zu zwängen. Die Brüche im Hall lassen zudem erkennen, dass hier Teile neu angeordnet wurden. Auf den ersten Blick hat man nicht den Eindruck, dass Tenner Boulez wirklich zuhört, sondern ihn vielmehr korrigiert. Übergänge zwischen den musikalischen Welten bilden am ehesten die wabernd pulsierenden Klangwolken der Live-Elektronik. Hört man jedoch in diese genauer hinein, erkennt man die latente rhythmische Energie, die sich hier anstaut und fortwährend auszubrechen droht. Boulez hält die metrische Energie in der Schwebe. Konkrete Pulse sind nur zu ahnen. Das erzeugt im ersten Teil von Repond die charakteristische Spannung. Tenner lässt diese latenten Energien in seinen Beats manifest werden. Sie scheinen die massige Körperlichkeit der Tutti-Akkorde zu sortieren und wirken wie die etwas vorschnelle Erfüllung eines von Boulez angedeuteten Versprechens. Dass Tenner durchaus eine Eigenschaft von Repond herausgehört hat, bestätigt eine Äußerung des Komponisten. 1989 sagte Boulez in einem Interview über das Stück: Oh ja, es gibt ein Metrum. Leicht unregelmäßig auf der einen Ebene, aber sehr regelmäßig auf einer anderen. Es gibt so viele unregelmäßige Dinge in diesem Stück, dass man irgendwo ein regelmäßiges Metrum braucht. Oder, wie Sie sagen, einen Bass und einen regelmäßigen Puls. Aus dem Verhältnis verschiedener Grade von Ordnung gestaltet Boulez ein Musikstück von einer Dreiviertelstunde Dauer. Tenner erledigt das ohne große Umschweife in 3 Minuten. In seinem Remix von Repin hören wir ein nervöses Hören, ein explizites Hören zu dem, das keine Andeutungen duldet und direkt zum vermeintlich Wesentlichen kommt. Neben der Hinzufügung von Beats arbeitet Tenner vor allem damit, einzelne Elemente aus dem Original herauszuschneiden und neu anzuordnen. Dadurch ergibt sich eine Art Raffung und Verdichtung des Ablaufs. Für eine solche gleichsam selektive Aneignung verwendet Sondy den Begriff des lückenhaften Hörens. Dass auch dies ein Mittel sein kann, einem Werk Sinn zu verleihen, veranschaulicht er durch einen Vergleich mit dem Lesen eines Textes. Er schreibt: Wenn man einen Text liest, wenn man ihn auf fachmännische Weise liest, dann schreibt man ihn erneut. Dann wählt man Zitate aus, die innerhalb des Textkörpers manchmal weit voneinander entfernt liegen, stellt sie einander gegenüber und vergleicht sie und lässt Bedeutungen hervortreten, welche die lineare Struktur des Textes nicht unmittelbar zu erkennen geben würde. Sondy bringt hier die Beobachtung ins Spiel, dass unser Hören bisweilen abschweift. Sei es, dass unsere Aufmerksamkeit schwankt, sei es, dass wir im Hören beginnen, über Gehörtes nachzudenken. Wir verheddern uns im Fluss der Zeit und müssen in die Musik neu einsteigen. Dabei kann uns helfen, dass die Musik, die wir gerade hören, Stellen von besonderer Bedeutung klanglich entsprechend markiert. Für Adorno war ein solches Hören rein kulinarisch, weil es dazu tendiert, sich von einer schönen Stelle zur nächsten zu hangeln. Dabei überhört es die strukturelle Geschlossenheit des Werkes. Wer strukturell hört, muss immer am Ball bleiben, darf sich keine Lücken erlauben. Er muss alles hören. Ein lückenhaftes Hören, wie Sondy es beschreibt, wäre dem Werk daher zwangsläufig inadäquat. Allerdings begegnet uns die Praxis eines selektiven Hörens durchaus auch unter Experten. Analysen arbeiten gewöhnlich mit ausgewählten Beispielen, die geeignet erscheinen, die Gesamtheit eines Werkes schlaglichtartig darzustellen. Auch Einführungsvorträge, die Hörbeispiele verwenden, gehen selektiv vor, nicht zuletzt hier im Radio. Die Auswahl beruht darauf, dass jemand das Werk für die Hörer vorgehört hat und sie dieses nachhören lässt. Wenn es sich bei diesem Vorhörer um einen Experten handelt unterstellen wir ihm eine entsprechende Kompetenz, sinnvoll auszuwählen. Die Frage ist, hat auch der hörende Nicht-Experte die Fähigkeit, sinnvoll lückenhaft zu hören? Kann er so hören? Oder um mit Sondi zu sprechen, kann er die Verantwortung dafür selbst übernehmen? Kehren wir noch einmal zurück zu Sondis Vergleich des Hörens mit der lückenhaften Lektüre eines Textes. Der setzt voraus, dass der Sinn eines sprachlichen Textes sich tatsächlich linear entfaltet, auch wenn man ihn durch Raffungen und Kürzungen verdichten kann. Was aber passiert, wenn man Elemente isoliert, vertauscht und anders anordnet? Bleibt der Sinn auch dann erhalten? Entsteht ein neuer Sinn? Oder entsteht Unsinn? Von dieser Überlegung geht Manuel Hidalgo aus, in seinen Variationen über die Variationen Opus 30 von Webern. In Sprachen wie dem Deutschen ist die lineare Abfolge der Wörter wesentlich für den Sinn eines Satzes. Vertauscht man zum Beispiel die ersten beiden Wörter von »Ich höre gerade zu«, so wird aus einer Aussage eine Frage. »Höre ich gerade zu?« In anderen Sprachen wie dem Lateinischen ist die Wortfolge weniger sinnentscheidend. Hidalgo formuliert die These, dass Weberns Variationen eine solche nichtlineare Syntax zugrunde liegt. Was wir in dieser Musik hören, müsste dann mehr oder weniger unabhängig davon sein, in welcher Abfolge ihre Elemente erklingen. Um seine Hypothese zu überprüfen, bestimmt Hidalgo musikalische Sinneinheiten in Weberns Partitur und ordnet sie neu an. Er verwendet die Partitur vollständig, es wird nichts gestrichen und nur an wenigen Stellen nimmt Hidalgo Retuschen der Instrumentation vor. Offenkundig liegt der Webern-Bearbeitung Hidalgos ein intensives Hören des Originals zugrunde. Und offenkundig will uns auch Hidalgo durch seine Bearbeitung eine Dimension der Musik Weberns hörbar machen, die erst durch die veränderte Perspektive des Arrangements wahrnehmbar wird. Gleichwohl unterscheiden sich seine Webern-Variationen in einem wesentlichen Punkt von den zuvor gehörten Beispielen. Dort sind die kompositorischen Eingriffe explizit. Die Signatur der Bearbeiter, wie Sondi sagen würde, ist deutlich hörbar. Hidalgos Veränderungen hingegen sind diskret. Sie sollen zeigen, dass Weberns Musik, obwohl sie verändert wurde, dieselbe bleibt. Ihren Zweck hätte Hidalgos Bearbeitung dann erfüllt, wenn wir sie nicht als solche wahrnehmen. Wäre die Hypothese, dass Weberns Musik einer nichtlinearen Syntax folgt, hingegen falsch, erschiene uns die Bearbeitung als eine Karikatur des Originals. Hören Sie Variationen über die Variationen Opus 30 von Webern von Manuel Hidalgo. Die Musik von Webern hat nicht denselben Gestaltcharakter wie der Bolero. Ob wir ihre Bearbeitung als äquivalent oder als Karikatur des Originals empfinden, hängt auch davon ab, wie gut wir uns an das Original erinnern. Hören wir es direkt vor oder nach Hidalgos Bearbeitung? Im selben Kontext oder nicht? Hören wir es am Computer und können zwischen den beiden Versionen hin und her springen? Oder hören wir es im Konzert, wo wir keinen Einfluss auf die Abfolge haben? Ähnlich wie Kreidlers Minusbolero nutzt auch Hidalgo als Medien der Bearbeitung Partitur und Orchester. Wiederum stellt sich die Frage, wäre diese Bearbeitung nicht auch mit digitalen Mitteln möglich gewesen? Bei Hidalgo könnte man das bejahen, denn anders als Kreidler führt er am Original keine horizontalen, sondern vertikale Schnitte durch. Und diese sind schon mit einfacher Klangsoftware problemlos zu machen. Rein technisch könnte sie auch ein Laie ausführen, der mit solcher Software vertraut ist. Derselbe Laie könnte dann aber, wenn er wie Hidalgo entsprechende Einheiten in Weberns Komposition identifiziert hat, mit geringem Aufwand auch andere Anordnungen herstellen und ausprobieren. Er könnte die Hypothese von Weberns nichtlinearer Syntax an eigenen Versionen überprüfen und sich dafür sein eigenes Hörexperiment schaffen. Die Voraussetzungen wären ein Computer, eine Gratis-Software aus dem Internet, eine Aufnahme der Originalkomposition und der Wunsch, diese Varianten, die hier als Möglichkeit aufscheinen, tatsächlich einmal hören zu können. Wir tun den Bearbeitern, die uns in dieser Sendung begegnet sind, sicher nicht unrecht, wenn wir unterstellen, dass ihre Arrangements nicht den Werkcharakter der Originale beanspruchen. Das schmälert nicht ihre Bedeutung, aber es hilft uns, ihren Status besser zu verstehen. Die Bearbeiter haben Hörarbeit geleistet, die sie uns hörbar machen. Sie handeln damit gleichsam als Stellvertreter für andere Hörer. Sie hören die Werke vor und zeigen uns, wie man sie hören könnte. Gleichwohl sind die Bearbeiter keine gemeinen Hörer, sondern Experten. Ihre Arrangements setzen musikalisches Wissen und technische Kenntnisse voraus. Sie können Hörbares schaffen, während unser Hören unhörbar bleibt. Sie können durch ihre musikalischen Kompetenzen dem Hören Gehör verschaffen. Doch welchem Hören? Ihrem oder auch unserem? Betrachten wir die Konstellation hörpolitisch, so würden die Bearbeiter gleichsam als Repräsentanten auftreten. Sie eröffnen uns Hörräume gegenüber den Werken. Was wäre in einer solchen Konstellation ein mündiger Hörer? Vergessen wir nicht, dass wir unser Hören letztlich nicht an andere abtreten können. Als sinnliche Wahrnehmung ist jede ästhetische Erfahrung immer individuell. sonst wäre sie kein Hören, sondern ein Gehorchen. Allerdings haben wir gesehen, dass öffentlich hörbare Musik in unterschiedlichster Weise vorgehört sein kann. Erinnern wir uns noch einmal an Sondy. In welchem Sinne könnte man angesichts einer wachsenden Instrumentierung des Hörens durch das Radio, das Tonband, den Rohling sagen, dass die Zuhörer die Musik machen? Wie kann man das Werk als das anerkennen, was noch im Kommen ist, wenn das Hören als Arrangement aufgefasst wird? Was wären dann, so müsste man weiterfragen, die Instrumente des Hörers? Welche Möglichkeiten hat er, selbst experimentelle Hörsituationen herzustellen? Wie kann er Ad-hoc-Bearbeitungen anfertigen und mit seinen Ohren spielen, sodass sich, um ein letztes Mal Sondy zu zitieren, das Werk und sein Hören in gegenseitigen Verhandlungen und Arrangements bilden? Können wir so hören? Können wir so hören? Können wir so hören?